Die folgende Predigt wurde von Dr. Martin Erdmann gehalten, dem Direktor des Werksinstituts. Römer 1, Verse 1 bis 5. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die Gott durch seine Propheten in den heiligen Schriften vorausverheißen hat, nämlich die Heilsbotschaft von seinem Sohne. Dieser ist nach dem Fleische aus Davids Nachkommenschaft hervorgegangen, aber als Sohn Gottes in Macht erwiesen nach dem Geist der Heiligkeit, aufgrund seiner Auferstehung aus den Toten. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, haben wir Gnade und das Apostelamt empfangen, um Glaubensgehorsam zu seines Namens Ehre unter allen Heidenvölkern zu wirken. Der Apostel und sein Evangelium der Gnade. Wie war es möglich, dass die wichtigste theologische Schrift, die je geschrieben worden ist, aus der Feder eines ehemaligen jüdischen Pharisäers stammte, der das Christentum zunächst aufs Äußerste hasste und die Frühkirche mit einer solch glühenden Leidenschaft verfolgte, dass es selbst vor dem Töten nicht zurückschreckte? Wie konnte es geschehen, dass dieser einst gewalttätige Mann einen 16 Kapitel umfassenden Brief schrieb, der von einem Jahrhundert zum anderen zur hell lodernden Flamme geworden ist, an deren Feuer sich die größten Glaubenszeugen ihre Fackeln entzündeten? Können wir dieses Geheimnis lüften? In der Tat, wir können es. Die Antwort findet sich in Römer 1, Vers 1, in den ersten Worten des Briefes. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen. Wenden wir uns jeder dieser Aussagen zu und überlegen, welche gewaltige Bedeutung sie für Paulus beinhalten. Das allererste, was uns hier auffällt, ist, dass in diesen Bezeichnungen das Entscheidende nicht die Identität des Paulus ist. Sicherlich wäre es zu erwarten gewesen, dass sich der Autor zunächst einmal persönlich vorstellt. Doch gerade dies tut er in den Eingangsworten dieses Briefes nicht. Zumindest nicht in der üblichen Weise. Ihm geht es um etwas ganz anderes. Ohne zu zögern, lenkt er die Aufmerksamkeit seiner Adressaten auf die Tatsache, dass er von einer größeren Macht, von Gott selbst, in Besitz genommen worden ist. Schlicht ausgedrückt möchte Paulus sagen, dass er ganz und gar Gott gehört. Genau das ist es, was letztlich sein Leben bedeutsam gemacht hat. Nicht, wer er war, sondern wem er gehörte. Dieses so wichtige Verständnis, einem anderen zu gehören, bringt Paulus in dem Hinweis auf sein Knechtsein zum Ausdruck. Knechtsein. Paulus lässt sich in der Einleitung seines Briefes nicht dazu verleiten, sich als außerordentlich erfolgreicher Heidenmissionar darzustellen, um im Vorfeld seines ersten Besuches in Rom Eindruck zu stiften. Keineswegs rückt er sich selbst in den Mittelpunkt, auch wenn er dies dank seiner hervorragenden Persönlichkeit hätte tun können. Etwas völlig anderes lag ihm auf dem Herzen. Schlicht und einfach nennt er sich ein Knecht Christi Jesu. Mit dieser Bezeichnung stellt er seine Leser gleich zu Anfang vor ein Entweder-Oder. Kann man einem Mann, der so etwas Kurioses schreibt, überhaupt ernst nehmen? Ist er denn glaubwürdig? Könnte es nicht vielmehr sein, dass sich hinter dem Autoren ein Irrsinniger verbirgt, der nun andere mit einem unglaublichen Ammenmärchen zu täuschen beabsichtigt? Tatsache ist doch, dass Jesus, den man den Christus nannte, so um das Jahr 30 von einem römischen Gouverneur namens Pilatus in aller Öffentlichkeit als Verbrecher exekutiert wurde. In verschiedenen Berichten der Profangeschichte wird auch das Faktum seines gewaltsamen Todes bestätigt. Paulus gibt nun vor, diesem längst verstorbenen Mann zu Diensten zu stehen. Nur einem lebendigen Herrn kann man aber als Knecht angehören. Implizit gibt Paulus also zu verstehen, dass dieser am Kreuz schmachvoll zu Tode gepeinigte Jesus am Leben sei. Sollte das stimmen, was Paulus sagt? Musste dieser Gekreuzigte irgendwie den Tod überwunden haben? Sonst sind die 7100 Wörter des Briefes nichts weiter als unvernünftiges Geschwafel. Paulus lässt keinen Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit aufkommen. Jesus Christus starb sehr wohl. Darüber berichtet er selbst nur wenig später in größter Einzelheit. Von Sinnen ist er deshalb noch lange nicht, wenn er sich als Diener dieses Mannes ansieht. Denn Christus ist von den Toten zurückgekehrt. Nur so ist es möglich, von ihm erkauft, in Besitz genommen und beherrscht zu werden. Ich sagte, erkauft und in Besitz genommen und beherrscht, weil dies genau den Sachverhalt der Lebenssituation widerspiegelt, wie sie Paulus gesehen hat. An anderer Stelle, im 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 23, deutet er unmissverständlich auf die gleiche Wahrheit in Bezug auf die Gläubigen hin. Ihr seid teuer erkauft worden. Werdet nicht Knechte der Menschen. Alle Christen sind Knechte Christi. Infolge seines Sterbens erkaufte der Sohn Gottes sich ein Volk zum Eigentum. Dies bedeutet, dass die Seinen nicht mehr sich selbst gehören. So sieht es Paulus in 1. Korinther 6, Verse 19 und 20 für gegeben an. Ihr seid teuer erkauft worden. Macht also Gott Ehre mit eurem Leibe. Das vergossene Blut Christi war der Kaufpreis. Das Leben des Paulus, wie das aller Gläubigen, gehört nun mit Haut und Haaren diesem lebendigen Herrn. Nun ist es nicht mehr gestattet, das Schicksal in Eigenregie zu meistern. Christus übt die allumfassende Herrschaft über die ihm gehörige Gemeinde Gottes aus. Wie aus Galater 1, Vers 10 zu entnehmen ist, war Paulus sich dessen stets bewusst. Suche ich jetzt nun den Beifall von Menschen zu gewinnen oder nicht vielmehr die Zustimmung Gottes? Nein, wenn ich mich noch um den Wohlgefallen von Menschen bemühte, so wäre ich kein Knecht Christi. Gerade darin zeichnet sich die Knechtschaft Christi aus, dass der Gläubige sich völlig den Anweisungen Gottes unterordnet. Ihm ist es nicht mehr erlaubt, sich selbst zu gefallen zu leben, sondern sich nur noch an dem zu orientieren, woran der Allmächtige Gefallen trägt. Stellen wir diese überaus erstaunliche Tatsache erneut in den Raum. Paulus sieht sich als Mensch, der mit Blut erkauft worden ist und nun im Besitz eines anderen steht, von dem er völlig beherrscht wird. Dieser absolute Herr ist niemand anderes als Jesus Christus. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Mann, der sein Leben ungefähr 25 Jahre vor Abfassung des Briefes verwirkt hatte. Doch dieser am Fluchholz exekutierte Judenkönig stand, wie Paulus uns in Vers 4 sagt, von den Toten wieder auf und wurde als einzigartiger Sohn Gottes in Kraft eingesetzt. In diesem geschichtsträchtigen Brief geht es also nicht um einen genialen Mann namens Paulus. Wir haben es vielmehr mit dem Besitzer des Apostels zu tun, dessen dienstbarer Knecht Paulus geworden ist. Kurzum, wir haben es mit Gott selbst zu tun. Hier leuchtet uns einer der Gründe auf, wieso das Schreiben an die Gläubigen in Rom kein gewöhnlicher Brief ist. Es lag und liegt eine geistliche Kraft in ihm verborgen, die damals wie heute die Kirche zu regenerieren vermag. Jeder Mensch, der sich seiner heilsbringenden Botschaft im Glauben öffnet, nimmt Anteil an dem unerschöpflichen Reichtum der Erkenntnis Gottes. Doch Paulus war nicht nur ein Knecht Christi Jesu, sondern auch ein berufener Apostel. Berufung. Zweitens sagt uns Paulus, dass er ein zum Apostelamt Berufener ist. Somit ist er nicht nur ein Bluterkaufter, der als Leibeigener im Dienst seines Herrn steht. Er ist auch zu einer hohen, ja der höchsten Aufgabe berufen, die einem Menschen übergeben werden kann. Das Leben des Paulus ist bedeutsam. Nicht deshalb, weil er ein kluger Kopf war und vielen Heiden den Zugang zum Reich Gottes eröffnete, sondern allein deshalb, weil ein großes Werk an ihm selbst vollbracht wurde. Er ist erkauft und in Besitz genommen worden. Er ist berufen und ausgesondert worden. Jemand anderes ist hier der maßgebliche Akteur. Denn Paulus ist es offensichtlich nicht. Im Römerbrief haben wir es nicht vordergründig mit der Würdigung des Werkes eines berühmten Mannes zu tun, sondern mit dem Werk Gottes in und durch einen ihm völlig ergebenen Menschen. Im Verständnis des Paulus war ein Apostel zunächst eine Person, die den auferstandenen Jesus Christus leibhaftig gesehen hat. Wichtig war dies deshalb, um aus erster Hand Zeugnis über die historische Auferstehung ablegen zu können. Doch diese Voraussetzung genügte noch nicht. Ein Apostel musste auch von Christus direkt beauftragt und autorisiert werden, um ihn zu repräsentieren und für ihn zu sprechen. Nur so konnte eine lehrmäßige Grundlage für seine Kirche geschaffen werden. Paulus begegnete dem erhöhten Christus auf der Straße nach Damaskus. Dort rief ihn die hellstrahlende Gestalt Jesus in den apostolischen Dienst. Jahre später berichtet Paulus über dieses Ereignis in 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 7 und 8. Darauf ist er dem Jakobus erschienen, danach sämtlichen Aposteln. Zu allerletzt aber ist er gleichsam als einer Fehlgeburt auch mir erschienen. Die Autorisierung zum Dienst am Evangelium erfolgte postwendend. Jesus bestellte ihn zum Verkündiger der Heilsbotschaft. Denn dazu bin ich dir erschienen, dich zum Dien und Zeugen für das zu machen, was du von mir gesehen hast und für das, was ich dich noch sehen lassen werde. Apostelgeschichte 26, Vers 16. Als Mitbegründer der Urgemeinde erfüllte er die Aufgabe, die Grundmauer der weltweiten Kirche zu legen, ein Bau, bei welchem Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Epheser 2, Vers 20. Fragen wir heute nach dem apostolischen Fundament der Kirche, das ihrem Leben und Dienst Ausrichtung, Halt und Ausdauer verleiht, so kann die Antwort nur lauten, das Neue Testament, also die von den Aposteln und Propheten zurückgelassene und vom Heiligen Geist inspirierte Schriftensammlung. Und unter der Vielfalt kanonischer Schriften gibt es keinen Brief, der in seinem theologischen Gehalt nur annähernd die Güteklasse besitzt wie der Römerbrief. Die biblische Quintessenz des herrlichen Evangeliums ist in ihm enthalten. Deshalb ist er zu einem wesentlichen Bestandteil der kirchlichen Lehre geworden, die in Christus ihren Anfang und ihr Ende sieht. Paulus gibt uns zu verstehen, dass seine Berufung zum Apostel die Garantie ist, den Römerbrief nicht als Botschaft eines sterblichen Menschen zu verstehen, sondern als das autoritative Wort des Schöpfers, Himmels und der Erde. Die Größe des Römerbriefes kommt nicht darin zum Ausdruck, dass in der Abfassung ein hochbegabter Theologe die Feder geführt hat, sondern dass darin Gott selbst zu uns spricht. In dieser Tatsache erkennen wir die Bedeutsamkeit der Berufung zum Apostelamt. Doch wie kam Paulus zu dieser großen Ehre, der maßgebliche Heidenapostel zu werden? Gottes unmittelbare Handeln in seinem Leben wird im Besonderen darin erkenntlich, dass er ihn für das Evangelium aussonderte. Aussonderung. Schließlich sagt Paulus, dass er nicht nur ein Knecht Christi Jesu ist und nicht nur berufen wurde zum Apostel, sondern auch ausgesondert wurde, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen. Wann ist dies geschehen? Wann wurde er zum Zweck der Verkündigung der Heilsbotschaft ausgesondert? Galater 1, Vers 15 gibt uns die Antwort. Als es aber Gott, der mich von Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Dies bedeutet, dass Paulus lange vor seiner Bekehrung auf der Straße nach Damaskus, ja vor seiner eigentlichen Geburt, von Gott für die Heilsbotschaft ausgesondert worden war. Hier lüftet sich der Vorhang der Ewigkeit etwas, um uns einen kurzen Einblick in das souveräne Handeln Gottes zu gewähren. Der Allmächtige hatte es nicht nötig, sich unvermittelt, quasi aus reiner Verlegenheit, nach einer geeigneten Person umzuschauen, die die apostolische Rolle ausfüllen konnte. Er bereitete Paulus in einem langwierigen und komplizierten Prozess vor, am Evangelium zu dienen. Dies ist etwas Erstaunliches, wenn wir uns den Weg vergegenwärtigen, der vom Mutterschoß bis zur Begegnung mit Jesus auf der Straße nach Damaskus führte. Vom Verfolger zum Verkündiger könnte man diese Episode überschreiben. In den ersten Versen dieses einzigartigen Briefes vernehmen wir etwas von der Größe der unerforschlichen Weisheit Gottes, die Paulus in Kapitel 11, Verse 33 bis 36 anbetet. O, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Gott hat nichts dem Zufall überlassen in der Gründung, Festigung und Ausbreitung seiner Kirche. Er hat Paulus vor der Geburt ausgesondert. Er erkaufte ihn durch den Tod seines Sohnes. Er berief ihn auf der Straße nach Damaskus zum Apostel. Er inspirierte ihn, den Römerbrief zu schreiben. Nicht nur die christliche Gemeinde in Rom jener Epoche, sondern alle Christen zu allen Zeiten und an allen Orten empfingen einen unermesslichen Segen einzig durch die Lektüre dieses so außerordentlichen Briefes. Auch wir sollten im Erkennen der souveränen Erfüllung des göttlichen Ratschlusses anbetend vor Gott niederfallen. Gott. Obgleich der erste Vers den Anschein vermittelt, als ob er etwas über den Autoren des Briefes aussagt, steht doch, wie wir nun gesehen haben, hinter jedem Ausdruck etwas viel Größeres. Gott erkauft ihn durch den Tod seines Sohnes. Gott berief ihn zum Apostel. Gott sonderte ihn noch vor seiner Geburt zum Apostel aus. Und er tat dies alles, damit seine Heilsbotschaft allen Völkern verkündigt werden würde. Es ist deshalb keineswegs falsch zu behaupten, dass wir schon im ersten Vers die Doxologie in Römer 11, Vers 36 einklingen hören. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen. Leon Morris, ein bekannter Neutestamentler, liegt genau richtig, wenn er sagt, Gott ist das wichtigste Wort in diesem Brief. Im Römerbrief dreht sich alles um Gott. Kein anderes Thema wird darin mit gleicher Häufigkeit behandelt wie Gott. Alles, worauf Paulus in diesem Brief eingeht, nimmt Bezug auf Gott. Es liegt in unserem Interesse zu verstehen, was der Apostel über die Gerechtigkeit, Rechtfertigung und dergleichen sagt. Wir sollten dabei aber seine gewaltige Fokussierung auf Gott nicht übersehen. Tatsächlich ist es so. Darin sehen wir den Hauptgrund, wieso der Römerbrief einen solch gewaltigen Einfluss auf das Leben unzähliger Menschen ausgeübt hat. Dass es ihn überhaupt gibt, verdanken wir einzig und allein dem Wirken Gottes. Jesus Christus erwählte, erkaufte und berief den Autoren zur gegebenen Zeit. Und nun übergibt er ihm das herrliche Evangelium des lebendigen Gottes selbst. Deshalb erblicken wir Gott in der Tiefe. Wir vernehmen ihn in der Höhe. Und wir erkennen ihn in der Mitte des Evangeliums. Deshalb kann die hinter dem Römerbrief liegende Absicht keine andere sein, als uns zu Gott zu führen. Was meinte Paulus aber damit, wenn er den Ausdruck Heilsbotschaft Gottes verwendete? Um eine vorläufige, aber dennoch tiefgründige Antwort zu geben, brauchen wir nicht in die Ferne zu schauen. In den Versen 2 bis 4 bedient sich der Apostel eines dicken Pinsels, um weit ausholend ein mentales Bild des Evangeliums zu zeichnen. Die Heilsbotschaft findet ihren Ursprung im göttlichen Ratschluss, der noch ehe die Welt erschaffen wurde, die zeitlichen und ewigen Geschicke der Menschen bis in alle Einzelheiten beinhaltet. Die Heilsbotschaft erfüllt die Prophezeiungen des Alten Testaments hinsichtlich der Ankunft des Messias, dem Sohne Davids. Und sie spricht über den auferstandenen Christus, jenem in der Kraft des Höchsten eingesetzten Sohn Gottes, der nun über alles Geschaffene seine unumstößliche und absolute Macht ausübt. Indem uns nun das eindrückliche Bild eines großen, triumphierenden und herrschenden Messias vor Augen steht, ist eine angemessene Grundlage geschaffen, um Paulus die Möglichkeit zu geben, überzuleiten zur Erläuterung der göttlichen Gnade. Gnade. Paulus sagt uns in Vers 5, durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, haben wir Gnade empfangen. Gottes Gnade kam zu Paulus in der Person Jesu Christi, seinem Herrn, der als Sohn Davids geboren wurde und als Sohn Gottes vom Tode auferstanden ist. Selbstverständlich können wir in das einstimmen, was Paulus kurze Zeit später sagt. Die Gnade wurde für uns durch den Gehorsam und den Tod des fleischgewordenen Messias erworben. Und die Gnade wurde durch den auferstandenen und herrschenden Sohn Gottes kraftvoll und überreich ausgegossen. Römer 3, Verse 24 und 25, wie auch Kapitel 5, Verse 18 bis 21. Dem Sünder steht keine Gnade zu, die er meint, losgelöst vom Leben, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi zu erhaschen. Paulus gibt uns dies eindeutig zu verstehen. Gott gibt seine Gnade einzig und allein durch unseren Herrn Jesus Christus. Nun wollen wir uns die Auswirkung dieser Gnade einen Moment lang ansehen, für Paulus und für uns. Gnade besitzt ihre eigene Kraft. Sie kann, in dem, was sie leistet, nicht potenziert werden. Tatsächlich gibt uns Paulus in Vers 4 eine Vorstellung ihrer immensen Wirkungskraft, wenn er schreibt, sie sei fähig, den Tod zu überwinden. Denn Jesus Christus wurde in Macht erwiesen nach dem Geist der Heiligkeit aufgrund seiner Auferstehung aus den Toten. Die Gnade zeigt ihre Macht einerseits darin, dass unsere Sünden vergeben werden und wir in der Not Barmherzigkeit empfangen. Sie ist andererseits aber auch eine göttliche Auferstehungskraft, die uns in Jesus jederzeit zugänglich ist, damit wir in einem neuen Leben wandeln können. Wenn sich Paulus also im ersten Vers ein Knecht Christi Jesu nennt und ein Apostel, so versteht er sich als Diener des auferstandenen Christus. Nun sagt uns Vers 5 etwas sehr Wichtiges über diesen Dienst. Die Gnade ist Ursache der Beauftragung und Befähigung. So formuliert es auch Paulus in Römer 15, Vers 18. Denn ich werde mich nicht erkühnen, von irgendwelchen Erfolgen zu reden, die nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heidenvölker zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Tat. Hier wird der gleiche Sachverhalt wie in Römer 1, Vers 5 angesprochen. In der Darreichung der Gnade dient Christus dem Paulus, sodass dieser wiederum Christus dienen kann. Lassen Sie mich dies noch einmal wiederholen. In der Darreichung der Gnade dient Christus dem Paulus, sodass dieser wiederum Christus dienen kann. Somit ist die Gnade eine von Gott ausgehende Realität, die uns in Jesus und in seinem Werk zuteil wird. Sie ist nicht etwas, worauf wir einen Anspruch hätten. Jesus erwarb sie für uns. Aufgrund seines Gehorsams, bereitwillig als Unschuldiger für die Schuldigen in den Tod zu gehen, wird sie uns aus freien Stücken angeboten. Deshalb nimmt die Gnade immer nur Bezug auf das vollkommene Erlösungswerk Jesu Christi. Wir sind und bleiben stets die Empfangenen, nie die aktiv Handelnden. Niemand kann sich selbst erretten. Das umfassende Heil auf Erden wie im Himmel hat uns ein anderer erworben. Tauchen wir im Folgenden noch etwas tiefer hinein in das Geheimnis der göttlichen Gnade. In diesem Vers, dem Vers 5, wird sie, wie oben erwähnt, mit dem Dienst des Paulus verknüpft, mit seinem Apostelamt. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, haben wir Gnade und das Apostelamt empfangen. Deshalb folgern wir, dass die Gnade nicht nur Gottes Barmherzigkeit gegenüber dem Sünder, sondern auch Kraft im christlichen Dienst ist. Paulus kann seiner Berufung zum Apostel nur dann gerecht werden, wenn er seinen apostolischen Dienst im Wirkungsfeld eben dieser Gnade ausübt. In dieser Aussage stützen wir uns auf die Ausführungen des Briefes in den Kapiteln 12 und 15, die im Besonderen die Beziehung zwischen Gnade und Dienst erörtern. In Römer 12, Vers 6 schreibt Paulus zum Beispiel: Wir besitzen Gnadengaben, die nach der uns verliehenen Gnade verschieden sind. In Römer 12, Vers 3 hatte der Apostel diesen Gedanken schon aufgegriffen. So fordere ich denn Kraft der mir verliehenen Gnade einen jeden von euch auf. Gnade ist Gottes Befähigung zum Dienst, die sich in der Ausübung bestimmter Gnadengaben äußert. In der apostolischen Verantwortung, den Juden und Heiden das Wort Gottes zu verkündigen, lag die Besonderheit der Gnadengabe des Paulus. Ganz ähnlich klingen die Worte in Römer 15, Verse 15 und 16. Aufgrund des mir von Gott verliehenen Gnadenamtes soll ich ja ein Diener Christi Jesu für die Heiden sein. Aus dem Vorangegangenen schließen wir, dass Paulus der Meinung ist, Gott habe ihn nicht nur aus seiner Verlorenheit gerettet, sondern ihm auch die Gnade gegeben, ein autoritativer Botschafter des auferstandenen Christus zu sein. Und streichen wir noch einmal diesen geistlichen Grundsatz. Paulus hat sich die Gnade Gottes nicht Kraft seiner guten Werke verdient. Jesus Christus hat ihn zum Apostel ausgesondert. Dies geschah vor seiner Geburt. Gnade ist nicht Gottes Antwort auf unser Verdienst und Würdigkeit. Gnade ist Gottes freies Geschenk, bevor wir irgendetwas Gutes tun können. Sie ist aber auch seine Befähigung, dass wir überhaupt imstande sind, etwas Gutes zu leisten. In Römer 4, Vers 4 lässt Paulus keinerlei Zweifel über das Wesen der göttlichen Gnade aufkommen. Dies tut er, indem er zuerst ausführt, dass nur Werke Belohnung verdienen. Wenn nun jemand Werke verrichtet, so erhält er den Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern zugeteilt nach Schuldigkeit. Demgegenüber steht die Gnade. Sie ist nicht das uns zustehende Entgelt für erbrachte Leistungen. Gnade ist niemals die Begleichung einer Schuldigkeit. Sie ist immer ein freier Bonus aus der überfließenden Güte Gottes. Deshalb empfangen wir die Gnade immer nur durch den Glauben, nie durch Werke. Man kann sie nur als Gabe entgegennehmen. Sie wird uns aus freien Stücken verliehen. Niemand ist auch nur annähernd dazu fähig, etwas zu erbringen, wodurch er sich die Gnade verdienen könnte. Römer 11, Vers 6 formuliert das hier angesprochene geistliche Prinzip kurz und bündig. Ist er aber durch Gnade ausgesondert, so ist er es nicht mehr aufgrund von Werken, sonst würde ja die Gnade keine Gnade mehr sein. Den Zugriff zum überfließenden Schatz geistlicher Güter wird uns nur durch den Glauben gewährt. Wir nehmen die Gnade einfach als Geschenk entgegen und verlassen uns auf ihr segensreiches Wirken in unserem Leben. Aus diesem Grund sagt uns Römer 4, Vers 16, deshalb ist das verheißene Erbe an den Glauben gebunden. Es soll ja ein Gnadengeschenk sein, damit die Verheißung für die gesamte Nachkommenschaft Gültigkeit habe. In dieser Weise gibt uns Paulus zu verstehen, dass die Gnade wirklich absolut frei ist und nicht verdient werden kann. Die Gnade tritt in unser Leben allein durch die Tür des Glaubens, nirgendwo sonst. Somit ist uns nun bewusst, dass die Gnade eine Macht von Gott ist, die zum Dienst befähigt. Sie wird frei zugeteilt und kann nicht verdient werden. Sie wird als ein Geschenk durch Glauben empfangen und nicht durch Werke erworben. Möge diese göttliche Gnade allezeit mit ihnen sein. Und wenn sie mit ihnen ist, werden sie unermüdlich als Knechte Christi Jesu die großartige Heilsbotschaft unseres wunderbaren Gottes verkündigen. Amen.